Fanboys. Heute mit dem Dom. Ja, hallo, und mit dem Marcel. Ja, hallo. Und mit dem Martin. Hallo. Wir sind schon aus der Übung nach einer Woche nicht podcasten. Es ist die Folge 358. Du hast einen Zahlenfakt. Ja, da habe ich selbstverständlich ein Nagelstudio rausgesucht. Und zwar das Studio 358, Nails Berlin. Hier in Berlin, ja. Ja, und zwar ist es wohl, wo ist es? In der Auguststraße 35. Das sagt mir nichts, das sieht so nach Mitte aus irgendwie. Zwischen Rosenthaler Platz, Rosa-Luxemburg-Platz, Weinmeisterstraße, Oranienburger Tor. Ich habe jetzt mal die U-Bahn-Stationen vorgelesen. Und du hast es ausgewählt wegen den tollen Puns auf der Homepage? Mhm. Nee, die habe ich noch gar nicht gesehen. Bitte lies uns doch mal ein paar tolle Puns. Die Produkte sind zum Beispiel High, Light. Wow. Oder Gelos. Ja, genau. Wenn du Gelnige willst, dann bist du Gelos. Gelos. Ja. Ja, gut. Das die ist Galerie jetzt hat bei mir hier kein Endorsement. Aber nein, kein Endorsement, aber ja. Wenn die sich so benennen, ich meine, so viele Zahlen, Fakts gibt es halt nicht in diesen hohen Zahlenbereichen. Ja, die Luft wird dünn in den hohen Folgennummern. Gut, kommen wir zu den Nachrichten und ich wollte als erstes anmerken, dass wir jetzt, nachdem Nintendo ja jetzt von einem Herrn Bowser geführt wird in Amerika, haben wir jetzt gerade frisch erfahren, dass Apple auch einen neuen CEO hat. Ihr könnt auch mal reinhören hier. We appreciate it very much, Tim Apple. But ja, der Tim Apple ist der CEO von Apple. Das ist so quite unglaublich, weil das ist ja aus so einer, also da gibt es ein Video dazu, wo das stattfindet und da sitzt der Tim nebendran. Ja, er war für ein American Workforce Policy Advisory Board Meeting in Washington und saß direkt neben den Herrn Trump. Aber Herr Trump konnte sich nicht mehr an den Nachnamen von Herrn Cook erinnern und hat ihn dann Tim Apple genannt. Was im Übrigen auch nicht das erste Mal ist, dass ihm sowas passiert. Er hat wohl auch schon den Chef von, wie heißt die Rüstungsfirma? Vergessen. Lockheed? Also, nee. Lockheed Martin, genau. Den hat er auch mit Nachnamen Lockheed genannt. Nicht Martin. Ja. Ah, der Lockheed Martin, das klingt so bayerisch. Ja, stimmt. Der Hubert Sepp und der Lockheed Martin. Laptop in Lisa Trauser, sagt der Gott habt ihn selig, den Herrn Huber. Oh ja. Nun ja, aber für mich ja noch verwunderlich, dass Herr Cook sich immer noch hergibt, sich da in diese Board-Meetings reinzusetzen. Es gab ja irgendwie mal die Ansage, wir machen das nicht, aber das war ja nur das andere Meeting, das andere Board. Gab es wirklich die Ansage, dass er das nicht macht? Er hat doch eher gesagt, man muss halt miteinander reden, immer. Naja, es ist doch irgendwie dieses eine Technology Advisory Board oder so, Fanboys berichteten, das ist ja irgendwie implodiert, weil da irgendwie dann… Was ist ja, eben, aber das ist ja implodiert. Aber ja. Nicht, also wenn es nicht implodiert gewesen wäre, wäre Tim Cook auch weiter hingegangen, glaube ich. Wahrscheinlich, ja. Ein ziemlich explizites Statement dazu gemacht, auch insgesamt in diesem… es gibt ja so auch so eine eher konservative, angehauchte Fraktion, die auch bei Apple arbeitet, die sich da ab und zu nicht so ganz repräsentiert fühlt. Und Tim kommt ja auch aus Texas, das, was ja auch eher republikanisch angehaucht ist insgesamt. Und an sich fand ich das interne Firmenstatement dazu immer ganz gut. Ja? Mhm. Also man kann ja die Inhalte doof finden, aber nicht die Auseinandersetzung an sich. So ungefähr. Und ich glaube, da wird er auch dabei bleiben. Abgesehen davon kriegt er auch einen Haufen Geld. Ja. Durch ja und das in der Woche von den Cohen-Meetings, also Cohen, Ex-Lawyer von Donald Trump, war im Senat, wie heißt's? Ja, vom Kongress. Im Senat, also, genau. Im Kongress, genau. Kongress war diesmal, ja. Nicht, genau, Kongress, Senat, nicht Senat. Wurde im Kongress befragt und hat ein paar spektakuläre Dinge, die wir alle eh schon wussten, verlautbaren lassen. Und die Republikaner haben versucht, das zu verteidigen, indem sie gesagt haben, ja, das ist ja ein Lügner, dann muss der jetzt auch gerade lügen. Ich fand, wo wir schon in diese Tangente abrutschen, fand ich das Allerbeste, dass einer der Republikaner tatsächlich ein Poster gemacht hat von irgendwie einer Zeitungsschlagzeile, wo das Bild war von Cohen mit der Überschrift Liar, Liar, Pants on Fire. Das ist so gut, also das ist so absurd. Ist das Bild wirklich stattgefunden? Ich habe das nicht im Stream nicht komplett geguckt und ich habe dieses Bild gesehen. Das ist wirklich, der hat das so groß ausdrucken lassen, dieses Ding. Ja, das ist ja irgendwie auch eine beliebte Technik in so Hearings, dass man sich irgendwie große Poster drucken lässt und dann hinter sich zeigt und guckt mal. So nach dem Motto, Chewbacca lives on Endor oder so. Dieses riesige Poster, das hat stattgefunden. Und auch stattgefunden hat im Übrigen die Diskussion, ob er ein nice guy ist. Weil er irgendwie gesagt hat, er wäre ein nice guy. Und dann hat einer der Republikaner gefragt, du bist doch gar kein nice guy. Und er hat gesagt, ja doch, ich bin ein nice guy. Also ich finde die Verteidigungslinie, ihm vorzuwerfen, dass er mal gelogen hat und deswegen jetzt immer lügt, schon wirklich erstaunlich, wenn man so auf Trump guckt. Das ergibt alles so überhaupt keinen Sinn und vor allem, was sagt es über einen Menschen, wenn er sich einen offensichtlich pathologischen Lügner als Anwalt nimmt? Ja. Offensichtlich sagt es nichts. Naja, ich muss ja sagen, ich habe ja mir die Kavanaugh-Hearings komplett gegeben. Da hatte ich auch Schmerzen ohne Ende, aber man hat zumindest, ich wollte es mal ungefiltert haben, eben ohne die Medien. Und auch beim Cohen habe ich jetzt ein bisschen zugeguckt auch. Und man muss es schon mal gesehen haben, damit einem das so ein bisschen klar ist, wie die Vorgehensweise ist. Ja. Und die ist in dem Fall wirklich, also bei beiden Fällen ziemlich eindeutig. Auf der einen Seite kritische Fragen mit Versuch irgendwo an Fakten ranzukommen und irgendwie weiterzukommen und auf der anderen Seite blankes Verteidigen mit Inhaltsleeren, Angriffen und Spektakel. Also es war beim Kavanaugh-Hearing war das für meine Begriffe noch viel schlimmer, weil der Vorsitzende der Republikaner auch wirklich, das ist, man möchte ja meinen, jemand, der so ein Hearing hält, hat eine gewisse Unparteiischheit an den Tag zu legen. Und das war halt so überhaupt nicht so. Das war wirklich, der hat sogar noch Aussagen korrigiert, die dann vorher, also hat die Zeit genutzt zum Übergeben, nicht nur zum Übergeben der Stimme, sondern jeweils auch noch, um nochmal nachzuhaken, warum das jetzt falsch war, was da gerade gesagt wurde, so im Nebensatz. Ja. Und das ist so unglaublich weit fern von meinem demokratischen Verständnis, dass ich echt im Moment ganz froh bin, aus diesem Land draußen zu sein. Das kann ich gut nachvollziehen, ja. Wobei, naja, es ist noch nicht überall so schlimm, aber wir sind auf dem besten Weg. Auch. Sehr schön. Ja. Gut, kommen wir weg von den ernsten Themen hin zu den nützlichen Themen. Und zwar haben wir noch mehr Longpress-Secrets für euch erforscht. Und zwar einerseits haben wir die beiden Longpress-Secrets, die kommen, sind von 18 und Stargoose auf Twitter. Und das erste ist, wenn du in Safari auf den Close-Button in der Bottom-Bar long pressed, dann bekommst du auch das hilft jetzt viel. Also alle die close all tabs. Genau. Ja. Und wenn du auf den Plus-Button unten an der Tapper long pressed, dann bekommst du unter anderem auch die recently closed, mit denen du wieder Sachen aufmachen kannst. Mhm. Also dann war das andere und hier auf dem Plus, genau. Wir sehen, solange es irgendwie da noch was zu tappen gibt, lohnt es sich überall zu tappen. Ich weiß gar nicht, wie ist es jetzt mit Force Press und Long Press und nächste iOS-Generation? Also, es bleibt spannend, oder? Ja, wir haben halt immer noch das, wie heißt es denn jetzt? Wie heißt denn das Telefon? 3D-Touch. Das mittlere, das jetzt rauskam. 10R. Das 10R, genau. Das 10R, das kein Force Press hat. Insofern sind sie nach wie vor in dem Dilemma, dass sie interface-technisch sowieso eine Alternative anbieten müssen und auch für die Accessibility Turn-Off. Und ich glaube nicht, dass es mit 3D-Touch dann groß weitergeht. Also das wird halt irgendwie, sie können es irgendwie noch nicht entfernen, glaube ich, aber so. Ich glaube, da ist keine Zukunft drin, weil das nehmen die auch nicht wirklich ernst. Also was war das letzte Force Press-Feature, das in irgendeiner Form relevant war, ja. Also das war zum Launch von Force Touch mit Peak and wie hieß es? Peak and Pop? mit dem ganzen Zeug. Und da war es halt, weil Feature vom Phone, Feature für die Keynote. Und seitdem ist da nichts Gutes mehr nachgekommen. Insofern denke ich, der Abgesang wird schon stattfinden. Zumal es auch durchaus eine Technologie ist, die ja in gewisser Weise auch eine Hardware erfordert, die einiges können muss. Hm. Und ja, die kann man sich auch sparen dann. Preislich. Aber mal eine andere Frage, gibt es nicht eine Alternative? Also ich könnte mir durchaus ein Force Touch vorstellen, was einfach binär funktioniert. Also entweder Light Touch oder Force Press. Jetzt ist es ja total abgestuft, was wahrscheinlich die Technik auch schon ein bisschen komplizierter macht. Also ich denke mir schon, dass man sich das vorstellen könnte, man durchaus auch sinnvolle Sachen mitmachen könnte, wenn man das jetzt ein bisschen binärer sieht oder ein bisschen eher so wie auf einem Trackpad, also auf einem normalen Trackpad, wo ja auch keinerlei, also wo es ja Tappen und mhm. Drücken gibt, so. Ich glaube, sowas könnte man sich schon machen. Dafür müsste es aber, glaube ich, schon auch im 10R funktionieren. So. Ja. Und die Abwesenheit von der Technologie im 10R ist für meine Begriffe eher so eine Ansage. Kann sich aber nochmal ändern. Also wenn Sie irgendwie eine geile Idee haben, die dann gut funktioniert, dann können Sie auch nochmal die Kurve kriegen. Ich bin sowieso, iOS 13 kommt, mhm. Ich habe Angst. Ja. Nur noch Features. Oder was? Features. Features. Um nochmal die Begriffsverwirrung zu demystifizieren. Haptic Touch ist im Prinzip Long Touch mit Force Feedback, oder? Sehe ich das richtig? Ja, ja. Das ist ein Marketingbegriff. Da ist keine Technologie drin für Haptic Touch. Ja. Genau. Das also war eher so. Das Force Feedback bleibt und das ist ja auch das Wichtige an der ganzen Sache gewesen. Ja. Genau. Mit dem kann man viel machen. Wobei sich das bei mir auch bei meinem. Ist es hier noch, ist es ein XS? Nee, bei meinem iPhone X. Ich habe noch ein iPhone X, ich habe nicht geupdatet. Gibt es ab und zu durchaus auch sehr krude Verwirrungen von dem Haptik-Feedback. Also ich kriege zu viel oder es fühlt sich komisch an, es frisst sich gefühlt so ein bisschen. Also ich habe da auch ein bisschen Sorge drum, wobei das werden sie wahrscheinlich weiterentwickeln und auch besser machen mit jeder Generation, weil es wirklich eine wichtige, ist schon ein wichtiges Feedback, finde ich. Also es macht das Telefon schon nochmal viel besser. Ja. Aber ab und zu merkt man halt, also bei Castro passiert mir das irgendwie. Ich weiß nicht, ob das Castro schuld ist oder nicht. Auf alle Fälle, da passieren so Force-Feedbacks, wo ich mir denke, oh, wer hat den Rumble da falsch angesteuert? Hoffentlich fliegt der jetzt mir nicht aus der Hand. Ich habe da eher Probleme bei Twitter, weil ich finde es total super, dass es da Force-Feedback gibt. Aber wenn eins kommt, dann denke ich gleich, ich habe irgendwas geliked und er macht es halt auch beim Update oder so. Naja. Nun ja, nun denn. Als nächstes gehen wir auf unsere Liste One Hour, One Life. Ja, One Hour, One Life, da hat sich Jason Rohrer, also das Spiel, falls ihr es nicht mehr wisst. Richtig, was war das denn? Hatten wir hier besprochen oder hatte ich kurz besprochen, und zwar die Mobile-Version. Und zwar Grundidee war, wir bauen eine Zivilisation auf, und zwar alle Spieler gleichzeitig auf einem Server. Und der Witz ist, wenn man ins Spiel einsteigt, dann wird man geboren, und zwar geboren als Sohn oder Tochter eines anderen Spielers. Der oder die einen dann aufziehen muss erstmal, und das Leben dauert ungefähr so eine Stunde. Deswegen One Hour, One Life. Mhm. Und jetzt hat sich Jason Rohrer gemeldet, und zwar mit einer sehr absurden Geschichte. Und zwar hat er geschrieben, dass seine Spiele Public Domain sind. Unter anderem One Hour, One Life. Okay. Und dass dieser Mobile Port überhaupt kein offizieller Mobile Port ist. Sondern eben ein Public Domain Port. Jemand anderes hat gesagt, okay, das ist ein Public Domain, also machen wir das für Mobile. Und hat es dann auch auf Mobile veröffentlicht. Okay. Jetzt aber angefangen, von dem Ursprungsspiel abzuweichen und andere Sachen reinzutun und ein Christmas-Special und so. Und es ist jetzt nicht mehr das Spiel, was Jason Rohrer da erfunden hat. Ja. Und das Interessante ist, ich bin komplett, da muss ich jetzt schon sagen, drauf reingefallen. Also ich dachte, es wäre ein offizieller Port, war es aber nicht. Und da wollte ich vielleicht auch mal mit euch drüber sprechen, wie das so mit Public-Domain-Sachen ist. Weil auf der einen Seite finde ich es sehr cool, dass er sozusagen sein Spiel in die Öffentlichkeit gegeben hat. Aber da sieht man jetzt auch halt die Schattenseiten. Denn dem Spiel war das nicht anzusehen, dass das kein offizieller Import ist. Ich meine, Jason Rohrer hat jetzt in dem verlinkten Artikel, schreibt er darüber auch, mit dem Entwickler von diesem Mobile Port kommuniziert und bestimmtes Phrasing und Wording im App Store auch verlangt, beziehungsweise darum gebeten. Das haben die auch so halb umgesetzt, aber ich fühle mich eigentlich jetzt hintergangen, und zwar auch von Jason Rohrer, obwohl das ja irgendwie auch fies ist, weil er wollte ja eigentlich was Gutes machen erstmal. Ja, aber also zu einem gewissen Teil ist es schon auch ein bisschen sein Problem, weil er halt eine Public Domain Veröffentlichung gewählt hat. So. Ja, aber auf der anderen Seite, wenn du diese Creative Commons Sachen machst mit Namensnennung und so Kram, da kommst du halt dann wieder in ganz andere Probleme rein, dass dann eben das doch nicht so frei ist und doch nicht so frei verändert werden kann. Ja, also das, da kommen wir so in diese ganze Lizenzdiskussion, inwieweit Creative Commons für Code funktioniert, ist sowieso mal so eine Frage, die Anwälte beschäftigen dürfte. Ich meine, was du halt dann machen wollen würdest an der Stelle, ist halt so No Remix, aber was bedeutet das in Sachen Software? So, Ich glaube, das war ja gar nicht seine Intention, dass es nicht geremixed werden darf. Ich glaube, das Problem ist auch weniger ein Urheberrechtsding als ein Verwechslungsproblem, ein Markenproblem. Na gut, also das ist lösbar. Also dann registriert er halt eine Marke und nennt es, das heißt Jason Rohrer's One Hour One Life, und alle anderen dürfen das halt nicht so nennen. Ja, wahrscheinlich wäre das sinnvoll gewesen. Also ich kam mir jetzt wirklich auch verarscht vor, wie gesagt, auch dadurch, wie er das aufgezogen hat, durch dieses Public-Domain-Ding, ohne das zu kommunizieren. Jetzt habe ich dieses Spiel gekauft, obwohl das gar nicht das Originalspiel ist. Auch wenn es sehr nah dran ist. Ich habe mich auch darüber aufgeregt, wie schlecht der Mobile-Port von der Bedienung her ist. Das habe ich natürlich alles direkt auch Jason Rohrer dann zugesprochen. Naja. Ich frage mich ein bisschen, warum er da Public Domain wählt und nicht irgendwie eine Lizenz, die quasi fordert, dass auch die neuen Arbeiten auch wieder frei sind. Also warum er da so super frei dann rangeht und sagt, das ist Public Domain. Keine Ahnung. Ach ja, also der, es ist immer schwierig. Es ist immer schwierig. Ich finde das auch irgendwie problematisch, diese ganzen Lizenzen, die zwar dich das verwenden lassen, aber dann wieder nicht in einem urheberrechtsgeschützten Werk. Das ist schwierig, weil damit blockst du halt auch gerne mal Sachen. Ja, also der reine Anwendungsfall von ich habe hier was und ich bin jetzt der das in den App Store hochlädt, und ich bin dann, also allein dieser Akt ist jetzt, führt es dazu, dass es meins ist. Das fühlt sich halt irgendwie nicht richtig an. Wenn ich eine Software irgendwie teilweise in andere Software einbaue, dann kann man wieder darüber diskutieren, macht irgendwie GNU Sinn oder nicht? Ja, oder ist es eher BSD, was Sinn macht? Aber jetzt im Falle von einem Spiel, weiß ich nicht, das fühlt sich für mich anders an als eine Applikation. Keine Ahnung warum. Genau, also wenn du jetzt Teile aus dem Spiel aber nehmen würdest, dann wäre das wieder ein ganz anderer Fall. Ja. Dann fände ich das auch wieder viel wichtiger, dass daraus auch wieder ein neues eigenes Ding entstehen könnte, ohne dass da alte Rechte berührt sind. Es ist halt, dieses ganze Urheberrecht ist halt tatsächlich eine Sache, die du eigentlich ganz schwer gesetzlich regeln kannst, weil so viel gefühlt richtig und falsch ist. Und so viele gesetzliche Regelungen zu unerwünschten Effekten führen. Oft auch zu Effekten, dass da was unterbunden wird, wo es nicht unterbunden werden sollte, oder da eben nicht unterbunden wird, wo man mit Recht sagen müsste, hier muss was unterbunden werden. Ja. Also ich finde es super schwer. Ich habe ja auch lange, lange Jahre drüber nachgedacht und immer noch keine gute Lösung gefunden. Welche Lizenz hätte ich denn gerne? Keine Ahnung. Also mir fällt es auch schwer, irgendwas freie Lizenzen auf was zu tun, weil ich immer nur so eine gefühlte Grenze habe, was will ich, was mit dem Werk noch passieren kann und was eben nicht. Ganz pragmatisch hat man immer das Gefühl, das macht einfach mehr Ärger, als das Nutzen bringt. Ja. Für einen persönlich. Aber nun ja. Ja, also für mich ist es auch bei so einem kreativeren Werk wie in einem Spiel nochmal was anderes wie bei Software. Bei Software bin ich sehr, also mache ich freudig Zeug unter der MIT-License, sollen die Leute machen, was sie wollen und benutzen und vermixen. Wenn es mehr Software gibt, die darauf basiert, was ich da gemacht habe, ist doch gut. Wenn die mich irgendwann mal abzocken, vielleicht, weiß ich nicht, kann dir natürlich passieren dann. Gleichzeitig, ja, die viralen Lizenzen mag ich ja persönlich gar nicht. Also ja. Das ist eher andersrum, die meide ich auch wie die Pest. Also wenn ich irgendwo... Welche Lizenz? Diese ja, so GPL und so. Genau, also zum Beispiel jetzt letztens, ich habe mache ein bisschen was Richtung Podcasting kam serverseitig und ich wollte halt mal ID3-Tags parsen. Und dann habe ich halt mal geguckt, was es bei Elixir so gibt. Und da gibt es halt nur restriktive Lizenzen. Und dann habe ich mir gedacht, nee, dann schaue ich mir gar nichts an und schreibe das halt einfach mal schnell. Und stelle es dann unter MIT Online, weil ich finde, das ist einfach so ein Hinderungsgrund. Weil dann hast du auf einmal so, okay, wenn du das jetzt einbaust, dann musst du alles. Und nee, würde ich nie machen. Also ich bräuchte so das umgekehrte, was ist das, Debian? Nee. Naja, also das... So diese nur MIT-Lizenzen und entsprechend freie Lizenzen, die jetzt nicht wieder erfordern, dass damit nichts Kommerzielles passiert. Oder halt LGPL. Die LGPL hat ja, glaube ich, auch in gewisse, die hat mich auch schon mal in Bredouille gebracht irgendwo, muss ich nochmal nachlesen. Ja, also das ist nämlich das Problem. Ich habe oft das Gefühl, dass die dann im Endeffekt gut gemeint sind, aber mehr verhindern als nutzen. Ja. Also finde ich. Aber wie man sieht, kann eben auch so eine ganz offene Lizenz Probleme hervorbringen, wie bei One Hour One Life. Hat alles Vor- und Nachteile. Aber spannend. Spannend. Also auf den Titel würde ich mir auf alle Fälle irgendwie zumindest nicht, also den Titel würde ich rausnehmen. So ja. Bei sowas. Und dann müsste es schon mal ein bisschen anders heißen und dann bist du schon aus den meisten dieser Bredouillen raus, glaube ich. Ja, das stimmt. Außer du wirst unpopulärer als dein. Der andere Titel. Ist ja Black Laffer wieder dabei, also sagt. Ja, Threes lässt ja, grüßen. Threes, genau. Ihr meint ja. 2048. Ich konnte mir nie merken, wie das Spiel heißt, aber es ist so einfach. Diese Zweier. Threes ist halt einfacher für mich zu merken. Ja. Kommen wir zum letzten Neuigkeitsthema auf unserer Liste, die aber danach durchaus noch weitergeht. Und zwar wurden die Nominierungen zum Deutschen Computerspielpreis bekannt gegeben. Ja, es ist wieder soweit, alle Jahre. Es sind dieses Jahr interessanterweise wesentlich weniger Einreichungen gewesen als letztes Jahr. Man merkt es auch. Auch das hat dazu geführt, dass die gleichen Spiele in multiplen Kategorien nominiert sind. Zuvorderst möchte ich natürlich rausgreifen Supertype von Kamibox, was wir hier ja auch besprochen haben. Und, was gefühlt tausendmal nominiert ist in allen Kategorien. Ja, was mir auch sehr viel Spaß gemacht hat, kann ich gar nichts dazu sagen. Ist unter anderem als bestes deutsches Spiel auch nominiert, aber auch als bestes Mobile-Spiel. Unter anderem als bestes Mobile-Spiel auch das andere von Kamibox, nämlich Seesaw, was mit dem ich ja persönlich nicht warm geworden bin. Also es ist insgesamt viermal nominiert. Nur um das tausend. Genau, viermal Supertype, einmal Seesaw. Genau. Also Kamibox ist fünfmal nominiert. Dann Unforeseen Incidents ist für das beste deutsche Spiel nominiert. Das habe ich ja mal angespielt, habe ich hier, glaube ich, erwähnt. Da fand ich ja, dass das die meine schlimmsten Adventure-Albtraum-Tropes bedient in den ersten 10 Minuten oder 15 Minuten. Was ich echt schade fand, weil die Grafik sah irgendwie ganz nett aus und so, aber das hat mich leider sehr abgeschreckt in den Beginn-Minuten. Ich weiß nicht, ob es dann nochmal besser wird. Ich glaube, ich hatte dazu auch mehr erzählt, warum das so war. Ich habe irgendeinen Gegenstand nicht gefunden und dann hat er irgendwann gesagt, ja, habe ich ja schon in der Hand. Ach, warum sagst du dann nicht, suche ihn? Keine Ahnung. Und drüber Brok ist auch ein Adventure. Also da sieht man mal, die Deutschen können halt gewisse Genres und andere nicht. Und zwar ist es von der Bild- und Tonfabrik, die ja auch Böhmermann, die Sendungen produziert, die Fernsehsendungen mit Böhmermann, also Rosch und Böhmermann damals und auch Neo Magazin Royal, die haben ja damals angefangen mit so einem Böhmermann-Adventure. Das ist komplett an mir vorbeigegangen, glücklicherweise. gemacht haben. Und ja, die haben jetzt sozusagen einfach eine Games-Abteilung, die jetzt auch davon unabhängig ist. Stehe. Von Filmabteilung. Und Trüberbrook zeichnet sich vor allem aus, so wie bei Lumino City, dass die ganzen Sachen modelliert sind und dann eingescannt. Verstehe. Also es spielt wohl in Deutschland in den 60er Jahren in einer Kleinstadt und erscheint aber erst am 12. März. Genau, da habe ich nur ein YouTube-Video mal reingeguckt. Scheint sich auch recht stark an normale Adventure-Konventionen zu halten. Insofern bin ich da auch, gehe ich da jetzt auch mit gemischten Gefühlen ran, ob das was für mich wäre. Genau. Ansonsten die ganze Liste kann man auf deutschercomputerspielpreis.de sich angucken. Die meisten Spiele kenne ich nicht, wie gesagt. Mhm. Oder wie immer. Was ich sehr, sehr lustig fand, war die Nominierung bei Bestes internationales Spiel, dass da ein Spiel gelandet ist, wo ich mir schon gedacht habe, wo ist es denn? Es war nicht da, weil es ein Schweizer Spiel ist, und zwar Far Lone Sails. Und ich fand es sehr witzig, dass sie es als Bestes internationales Spiel nominiert haben, weil es wäre natürlich da nicht dabei gewesen wahrscheinlich, wenn es nicht ein Schweizer Spiel wäre. Ja. Also das ist so ein kleines Kopfnicken an die Schweizer und ich glaube auch ein kleiner Arschtritt an die deutschen Spieleentwickler. Na gut, aber es ist halt auch konsequenzlos, weil es hat gegen God of War und Spider-Man wird das wahrscheinlich jetzt nicht reißen. Das würde ich auf keinen Fall so unterstreichen. Das ist immer noch eine Juryentscheidung und das kann durchaus passieren, dass das dann auch den Preis gewinnt. Wurde schon gesagt, Juryentscheidung. Ich bin sehr enttäuscht über die Nominierung für internationale Spielewelt von Kingdom Come. Ja. Weil das ist ja dieser Entwickler, der pro Gamergate ist und irgendwie ständig rumposaunt, dass es im Mittelalter keine People of Color gab und alles. Und ob man da jetzt unbedingt ein Zeichen setzen muss, indem man das nominiert, ich weiß ja nicht. Ja, die Erklärung ist meines Erachtens auch relativ einfach. Und zwar Koch Media. Ja. Internationales Spiel, aber deutscher Publisher. Da muss die Wirtschaftspolitik mal im Vordergrund stehen. Auf der anderen Seite muss man sagen, sehr, sehr positive Entwicklung bei der Jury. Die ist nämlich im Vorfeld paritätisch und jetzt auch in der Hauptsitzung fast paritätisch besetzt gewesen. Das heißt, wir hatten, glaube ich, ich habe mal auf dem Bild nachgezählt, das waren, glaube ich, 18 Frauen, 23 Männer. Ist es noch nicht ganz erreicht, aber ein großer, großer Fortschritt im Vergleich zu den letzten Jahren. Immerhin. Ja. Ja, lassen wir uns überraschen. Ich kann nicht vorhersehen, was da wohl gewinnt bei der Auswahl. Also ich gönne Supertype 1-4 Dezibels. Ja, das stimmt. Ja. Also Supertype hat mir schon auch sehr gut gefallen. Sehr, sehr traurig für mich persönlich ist, dass unter den mobilen Spielen des Jahres nicht Sound of Magic dabei ist, weil ja, ich fand das tatsächlich sehr, sehr. Weißt du, ob das eingereicht wurde? Nein, ich habe keine Ahnung, was eingereicht wird und was nicht. Das wird ja unter Verschluss gehalten. Ich dachte nur, vielleicht hast du irgendwie Kontakt zu den Entwicklern von Sound of Magic und weißt deswegen was. Nee, habe ich auch nie aufgenommen. Ich habe mal einen Tweet geschrieben, dass ich das Spiel mag, da habe ich ein Like gekriegt von denen, aber sonst kenne ich die gar nicht. Nee. Schade, schade. Kommen wir zum Konsum und wir fangen an mit einem Spiel, nämlich Axiom Verge. Ja, da wollte ich erstmal fragen, habt ihr beide dieses Spiel auf dem Radar gehabt und oder auch schon gespielt? Ich habe mir ein Video angeguckt jetzt, das ist ja schon ein bisschen älter, oder? Ja, ja, jetzt, eben. Glaube ich, gerade erst Switch. Nee, das ist auch älter. Jetzt gerade erst ist auch 2017, glaube ich sogar, für die Switch. Also es sieht halt sehr, sehr retro aus, so wie auch Shovel Knight sehr, sehr retro aussieht. Hat mich jetzt, da ich keine Metroids gespielt habe in meinem Leben, nicht direkt angemacht, dass ich das spielen wollen würde. Aber vielleicht machst du das ja, Tom. Also für mich waren das zwei Wörter, die ich grob schon mal zusammen gehört habe, aber ich konnte damit kein Spiel verbinden. Also ich hab's, mir war das irgendwie, mir ist es schon mal um die Ohren geflogen, als eben so Metroidvania ein relativ gutes, das man sich mal angucken sollte. War mir aber immer so ein bisschen zu absurd und zu pixelig, so gefühlt. Aber jetzt hatte ich mal Zeit und auf der Switch ist es mir nochmal um die Ohren geflogen und dann habe ich das gekauft und gespielt. Und ich muss sagen, es ist ein sehr, sehr feines Metroidvania mit ein bisschen mehr Abwechslung mal, weil die Waffen und Power-Ups, die man so bekommt, so unüblicher sind. Also die sind jetzt nicht, zum Beispiel gibt es keinen Double Jump. Es gibt halt sowas Ähnliches, was so ist wie ein Double Jump. Aber es ist halt was anderes und das ist ganz schön. Es ist sehr in der Optik gehalten, wie jetzt eher Super Metroid, so von der Größenordnung her. Auf das kann man sich einstellen. Aber mit also Pixel und 16-Bit, oder? Genau, so 16-Bit pixelig und auch keine großen scrolligen Areale, also schon, aber halt so Räume abgeschlossen in irgendeiner Form. Und ja, es hat ein bisschen eine verspulte Story, die ganz gut funktioniert, finde ich. Und sie hat spielmechanisch eben mal einiges Neueres, weil andere Waffen, andere Eigenschaften. Sehr schönes Design insgesamt vom Level-Design und Spieldesign. Also die Gegner sind vielleicht ein bisschen zu langweilig. Die könnten ein bisschen knackiger sein oder mehr Abwechslung. Also die normalen Gegner sind gut, aber die Bosse sind so ein bisschen zu leicht gefühlt. Was aber eher für Marcel positiv stimmt, glaube ich, an der Stelle. Und ansonsten, man geht gerne durch die verschiedenen Welten, man backtrackt überall. An der Switch spielt sich so ein Spiel halt echt auch nochmal besser, finde ich, weil man einfach, okay, jetzt spielt man mal eine halbe Stunde weiter und läuft nochmal zurück an die eine Stelle, wo man irgendwie nicht weiterkam, weil man jetzt die neue Eigenschaft hat und guckt noch ein bisschen rum, findet ein bisschen Geheimnisse. Super schön, was mich echt sehr positiv überrascht. Also ich habe das Spiel damals, wie es rauskam, nicht verfolgt. Das ist echt so eine Ein-Personen-Nummer. Ja? Also Thomas Hutt heißt er und der hat dieses Spiel gemacht, so ganz alleine. Und das ist schon auch so Hut ab, weil es ist wirklich ein super Metroidvania. Punkt. Da ist hat keinen, da gibt es keinen Knackpunkt. Wenn einem Super Metroid 2 gefallen hat, dann gefällt einem das auch so. Ja, Dom, ich komme ja, was die Metroidvanias angeht, weder von Metroid noch von Vania. Ich weiß. Also Castlevania. Wie verhält es sich denn zu den modernen Sachen wie Hollow Knight und so? Naja, es ist halt diese Pixeloptik, die musst du mögen. Die ist halt ästhetisch ganz anders. Ich finde die Farben halt vor allem immer schlimm bei dieser Art von Pixel-Spielen. Stimmt, aber es ist sehr interessant. Während des Spielens ist das alles viel klarer und deutlicher als in den Screenshots. So. Also das ist so eine Geschichte. Bei den Screenshots war ich auch eher auch abgeschreckt, weil was ist denn jetzt Hintergrund, wo ist denn die Plattform und wie ist denn überhaupt so der Zusammenhang? Das passt dann beim Spielen wirklich gut. Das ist schon stimmig und auch schön gemacht mit diesem Teilset und mit dieser Anmutung. Also auch so mit den Safe Stations, die sind immer in ein bisschen unterschiedlichen Farben und in ein paar von diesen Farbkombis. Also man muss es schon ein bisschen mögen, natürlich, aber in dem Stil einfach super schick gemacht alles, ja, und hat auch wirklich schön dieses Pixelraster eingehalten. Und die Dialoge, die dann und die Zwischensequenzen, die so kommen, die passen auch ganz gut, sind ganz gut skippbar im Sinne von, die nerven nicht textmäßig zu sehr. Bisschen eine abgefahrene Story, wie gesagt, aber so sehr, sehr, sehr feines Level-Design insgesamt. Also ich bin nicht hängen geblieben, was ich sehr schön finde. Also ich bin schon mal so hin und her getrackt mal und mal ich bin an einer Stelle hängen geblieben und das war dann auch YouTube-Video technisch das, wenn du irgendwo hängen bleibst, dann da. verzeih ich denen das. Das hätte man aber, also diese eine Stelle hätte man Spieldesign technisch ein bisschen deutlicher machen können, dann wäre man da nicht gehangen. Große Empfehlung. Ich weiß es nicht genau. Also bei Marcel, bei dir habe ich mir eher gedacht, wenn du ein bisschen, wenn du ein bisschen den Schritt zurück machen willst von Hollow Knight, ja, dann ist Axiom Verge vielleicht angenehmer wie sowas wie, wie Super Metroid, weil Super Metroid schon relativ hart ist. Und vor allem auch so noch nerviger mit der Speichern und also mal schneller mal in so einem unangenehmen Szenario. Und wie ich finde auch, die 2D Metroids, und das werden mich wahrscheinlich die Leute gleich Lündchen, die haben so ein bisschen sowas wie bei Mega Man, sowas, das float nicht so schön. Ja, bei Hollow Knight hast du ja wirklich eine ganz, ganz schöne eigene, aber schon Sprungmechanik und so, die ist sehr, sehr fein. Und bei Metroid ist die eher so eckig. Die fühlt sich eckig an. Und Axiom Verge ist irgendwo dazwischen. Also es ist noch nah genug an dem Metroid-Feeling, aber halt auf den Punkt schön eigentlich. Also die Fehlbedienungen passieren wenig, wenn man sich ein bisschen darauf einlässt. Aber wenn du Metroid sagst, meinst du dann irgendwie, also welches Metroid meinst du? Meinst du alle Metroids oder meinst du spezifische Metroids? Ich meine, Super Metroid ist meine Referenz an der Stelle. Und Metroid 1 sowieso, also Metroid 1 und 2 auch, die sind ganz hakelig, die sind mir zu hakelig, die kann ich nicht spielen. Weil es gab ja irgendwie ein Metroid 2D, das kürzlich erst rauskam. Irgendwie Fusion oder sowas, glaube ich. Nee, das ist von Team Ninja. Nee. Ja. Das ist kein wirkliches Metroid. Das ist irgendwie so ein Mashup. Verstehe. Also das kann man da gar nicht mit rein. Also man kann spielen, aber dann bei dem finde ich ist, da ist die Variante, die auf der Xbox rauskam, besser. Der Klon. Mhm. Also der Metroidvania-Klon auf der Xbox, der war sehr fein auch. Den können wir mal selber spielen. Den müssen wir mal raussuchen, wie der hieß. Xbox. Die Konsole, die ich Naja, aber die haben sie, glaube ich, dann geportet auch. Das ist jetzt muss ich das kurz rausfinden. Aber ja, also Metroid ist bei mir Fusion halt hauptsächlich und deswegen. Und die Castlevanias sind mir auch zu hakelig von der Steuerung. Da bin ich auch nie reingekommen, muss ich leider auch gestehen, obwohl da ja das Genre herkommt aus der Mischung von den beiden. Was vielleicht auch noch eine Überlegung wert wäre Ori and the Blind Forest, wenn wir schon über. Ja, wenn Xbox wir schon sprechen. Über Microsoft Xbox sprechen. Auf das warte ich ja auch noch. Ja. Ich glaube, da kannst du lang warten. Das war doch ein Exklusivtitel, oder? Ja, nee. Es geht das Gerücht, dass das auch für andere Plattformen wahrscheinlich dass es für andere Plattformen erscheinen wird. Jetzt weiß ich es nicht für welche. Das ist aber für die One, oder? Aber ich glaube, war das Switch oder war das eher Mac oder was weiß ich. Aber also ich habe irgendwas munkeln hören, dass Ori and the Blind Forest kommen soll für irgendwas anderes. Da bin ich ja mal gespannt. Aber so PlayStation war es nicht, aber sonst weiß ich nicht genau. Also ich bin gespannt wegen der Xbox, weil es mag sich durch komische Verwicklungen, die sich dann später auflösen werden, sich dazu beitragen, dass eine Xbox One hier in diesen Haushalt Einzug findet. Und dann, wenn es Exklusivtitel gibt, dann also Ori and the V-Forest? Blind. Ist denn Ori and the Wisps in the Willows schon erschienen? Ich also das zweite. Glaube nicht, aber sicher bin ich mir nicht. Okay. Gut. Schauen wir mal. Dann sehen wir das. Das gilt auch für das nächste Konsumobjekt. Und zwar ist das eine Webseite, auf der man schöne Dinge lernen kann. Das ist so ein bisschen wie, was die Oma noch wusste für Tech-Sachen. Heißt Today I Learned. Ja, ist ein sehr schönes Blog irgendwie von Hashrocket. Weiß ich nicht, ob die jemand kennt. Hat sehr viel Content, kann man auch auf Twitter folgen und sieht immer so aus, so ein kleiner Development-Tipp, eigentlich ist eher in der Development-Ecke oder Bedient-Tipp. Power-User ist, glaube ich, so der Begriff, den ich da drauf schreiben würde. Mhm. Und schön vertaggt, dass man wirklich auch so dann sagen kann, okay, ich hätte gern alle Tipps zu Git oder ich hätte alle Tipps zu Workflows oder zu AppleScript oder zu Objective-C. Und ja, ich habe da interessantes Zeug gefunden, wo es ich dann auch nicht so wusste. Und wenn man sich gerade in dieser Ecke, in dieser Power-User-Ecke, hilft es ja, so peripheres Wissen zu haben. Einfach mal, habe ich mal gelesen irgendwann mal. Und da trifft halt dieses Blog da genau die richtige Mischung, finde ich. Also deswegen ist mir erst heute über den Weg gelaufen, aber so, schick, lese ich doch mal quer. Ja. Ich habe auch schon interessante Sachen gefunden, die ich noch nicht wusste. Insofern eine definitive Empfehlung. Kommen wir zum Nachklapp. Und wir fangen an mit einem Thema, das hier auf der Liste als Credit Score in the US steht. Ja, und zwar, das wollte ich schon länger mal ansprechen. Wir haben es irgendwann mal, ich weiß nicht, wie wir drauf kamen, aber wir haben mal darüber gesprochen, wie es denn so ist in Amerika mit Credit Score haben oder nicht und auch in Deutschland mit Bonitätsprüfungen und sowas. Ich weiß nicht genau. Es gab mal hier einen anderen. Ich glaube auch im Kontext von China irgendwie hat jetzt noch krasseren Credit Score mit Social Gedöns. Mhm. Oder vielleicht auch bei Black Mirror. Ah, ja, vielleicht. Ja. In dem Kontext. Auf alle Fälle, ich wollte da mal das Zitat bringen, jetzt ist mich so, dass die übersteigerte Haltung in Amerika dazu so ein bisschen auf den Punkt bringt. Es gibt in der Accidental Tech Podcast Folge, ich glaube 303 war das, ich habe sie hier auf alle Fälle verlinkt, einen kleinen Auszug von Marco über seinen Tesla, weil er hat irgendwie so seinen Tesla geupdatet mit einem Leasingvertrag, ist die Kurzzusammenfassung. Und jetzt hat aber dann Tesla wie in allen Geschäftsdingen nicht so fit und mit den Retailern auch nicht. Folgendes passiert, er hat das alte Leasing weiterzahlen müssen und das Auto aber schon abgegeben irgendwo. Mhm. Und große Summen an Geld haben sich aufgehäuft und die Verstrickung zwischen Banken und Tesla da hat keiner reagiert. So, mehrere tausend Dollar. Und jetzt kommt mein Punkt eigentlich. In Amerika ist es so, dein Credit Score ist wirklich so, der ist heilig. Da kann dir echt in Jahren später kann dir einen Bausparer, alles Mögliche komplett einfach nur verneint werden, wenn der nicht hoch ist. Hm. Und es führt da schon zu einer sehr dystopischen Verhaltensweise, nämlich Marco hat all diesen Scheiß gezahlt. Ja. Obwohl das Auto ist schon zurück, sonst irgendwas. Der hat der Bank das Geld gezahlt, weil er seinen Credit Score nicht kaputt machen will, obwohl er alle Nachweise geliefert hat, dass das alles schon abgegeben ist und so weiter. Weil man hat Angst davor, dass der Credit Score nach unten geht. Und das wäre ja das Schlimmste. Da werden Prozesse drüber geführt, teilweise über Credit Score-Geschichten. Mein Kollege bei Apple hat ein Haus kaufen wollen. Und ungelogen, der hätte fast seinen Kredit nicht bekommen, weil er in der WG zu Schulzeiten die Set-Top-Box nicht zurückgegeben hat. In Anführungszeichen. Oh Gott. Und das war halt so, einer von fünf WG-Leuten hat die dann nicht wirklich rechtzeitig zurückgegeben und die Mahnung nicht gezahlt. Und das hätte den fast das gekostet. Der musste da, also ich hatte dem im Büro so eine Woche lang am Fluchen und am ernsthaft den kompletten Prozess jetzt, wir ziehen jetzt in ein Haus, noch bevor wir Familie gründen. Der wäre komplett gescheitert deswegen. Man kann sich das nicht vorstellen. Ich meine, bei uns mit Schufa und so ist es ja noch relativ gesittet, aber so, das ist nee, ja, und das wollte ich, das wollte ich hier da referenzieren, weil die Realität ist wirklich so, die Leute gehen einfach schon in vorauseilenden Gehorsam, weil sie den Ärger nicht haben wollen bei sowas und schon bist du in der Gesellschaftsform, die du überhaupt nicht haben willst. Muss man bei Tesla aber auch verstehen, dass da niemand da ist, der irgendwie Erfahrung mit Finanzgeschäften hat. Wo wir bei Tesla sind, haben wir auch noch ein zweites Thema auf dem Nachklapp dazu. Und zwar geht es um Tesla und den Verbraucherschutz hier in Deutschland. Ja, weil es jetzt da wirklich um Tesla ging und um deren Geschäftspraktiken, die ja halt nicht so dolle sind, obwohl jetzt irgendwie Elektroautos natürlich schick sind. Und was heißt natürlich schick? Auch, kann man, ein Großteil davon ist gut. Ist interessant, dass Tesla in Deutschland gerade eine Abmahnung, glaube ich, an der Backe hat im Sinne von, sie werben für das Auto mit einem Geldbetrag und den stellen sie direkt gegenüber zu einem Geldbetrag, den es eigentlich kostet, wenn man die Einsparungen alle berücksichtigt. Und da greift anscheinend, und das finde ich schön, der deutsche Verbraucherschutz, dass das so nicht geht, weil die Einsparungen natürlich sehr individuell sind und man kann die jetzt auch nicht, der Preis muss ja trotzdem gezahlt werden, so der Gesamtpreis, also man kann das nicht als Rabattierung von dem Gekaufpreis sehen und deshalb wird Tesla das jetzt verboten, das so anzupreisen. Auch ein ganz großer Kontrast zu Amerika, ja, die können dir dann nämlich alles erzählen an der Stelle und ja, fand ich interessant. Also ganz konkret geht es darum, dass Tesla eben gesagt hat, die Ratenzahlung von monatlich 626 Euro ist ja eigentlich eine Ratenzahlung von 522 Euro, weil man ja so viel Sprit spart. Genau, und das ist wirklich, und in diesen Aufstellungen, die sie da machen, haben sie auch in äquivalenter Größenordnung. So ist wirklich so, und zwar als zweite Position. Es gibt praktisch den Kaufpreis und dann gibt es den Preis nach geschätzten Einsparungen unten drunter. Das sieht so ein bisschen aus wie mit Steuer, ohne Steuer. Genau, das, das untere muss ich bezahlen eigentlich. Das ist wirklich, also das mit der Irreführung an der Stelle ist auch in der Präsentation nochmal deutlicher. Selbst wenn man, ich meine, selbst die Aussage, dass man XY spart, darf man ja schon auch treffen, wie viel Geld man sparen würde, aber halt die Beträge so auszuweisen, dass man vielleicht verwirrt sein könnte, was der Kaufpreis ist, das ist halt wirklich nicht okay. Und ja, ich mag den deutschen Verbraucherschutz, auch eine große, ich habe auch ich habe Auto gekauft hier auch, jetzt dann, wie ich wieder eingetrudelt bin. Und das war auch selbst da ein Unterschied wie Tag und Nacht, so eine Autoverkaufsaktion. In Amerika bist du da auch, das macht einfach keinen Spaß. Da wirst du abgezockt, obwohl du jetzt irgendwie deinen Credit Score hast und viel Kohle hast. Du wirst gedrängt, dass du jetzt heute diesen Vertrag abschließt, weil überhaupt und so. Und du kriegst den Gesamtbetrag erst an dem Zeitpunkt der Unterschrift genannt. Und ich hatte das jetzt mehrfach schon. Wirklich, du hast wirklich so, ja, mach mal dann schon. Und dann werden dir noch in den letzten 5 Minuten noch 3 Fragen, die entscheidend sind. Also irgendwie, ob Winterreifen oder also die teureren Reifen nicht, ein bisschen mehr Versicherung oder nicht. Mhm. Und dann musst du aber gleich unterschreiben. Und du wartest schon irgendwie den ganzen Tag. Also es ist so das Gegenteil von dem, was ich früher so gehört habe, wie von wegen Servicewüste Deutschland. Bei so größeren Anschaffungen mit vernünftigeren Entscheidungsgrundlagen ist hier einfach die so viel besser. So viel besser. Ja. Es ist nicht alles schlecht, offensichtlich. Nee. Nicht schlecht ist auch Zelda. Dann kaufen Sie jetzt Rules, dann sparen Sie 50 Euro, die Sie für Zelda ausgeben würden. Richtig, richtig. Auch eine gute Überleitung. Es geht nämlich zum Schluss noch um Zelda Breath of the Wild. Ja. Ich hatte ja berichtet vor, weiß ich nicht, Tom, wann hast du mir die Switch ausgeliehen? Vor einem Jahr ungefähr, oder? Ja, ziemlich knapp nachdem Breath of the Wild rauskam, so 1-2 Monate oder so, und danach habe ich es dir mal für eine Zeit lang gegeben. Oh, dann ist es ja schon fast 2 Jahre her. Ja. Ja. Dann ist es ja schon fast 2 Jahre her. Und ich kam ja überhaupt nicht mit diesem Spiel zurecht und bin dann auch sehr schnell wieder ausgestiegen. Was sehr, sehr lustig ist, weil ich es mir jetzt letzte Woche nochmal gekauft habe. Ich hatte ja berichtet, bin ja jetzt auch Besitzer einer eigenen Switch und habe mich mittlerweile an dieses Gerät gewöhnt, was wirklich, wirklich wichtig war dafür, um Zelda spielen zu können. Und im Rückblick finde ich sehr lustig, wie wenig weit ich damals gekommen bin. Nämlich ich bin auf einen Turm hochgekraxelt und dann war ich schon verwirrt und abgestoßen und habe dann sofort aufgehört. Ich glaube, das Problem, was ich letztes Mal hatte, ist, dass ich gar keine Also ich bin mit dem falschen Blick rangegangen. Auf der einen Seite, auf der anderen Seite kam ich gerade von Horizon Zero Dawn, was mein erstes großes AAA-Spiel sozusagen war. Mein erstes richtiges Action-Spiel nach den Uncharted-Sachen und Tomb Raider. Das heißt, ich war da in einem ganz anderen Denkmuster drin, auch was die ganze Steuerung angeht und so. Und das letzte Jahr habe ich ja hauptsächlich damit verbracht, so Metroidvanias zu spielen und Spiele, wo du explorest und die Sachen anguckst und dir ein bisschen mehr Zeit lässt. Und das hat bei Zelda Breath of the Wild auch Wunder gewirkt, weil ich das Spiel diesmal anders angefangen habe. Ich bin nicht sofort zum Questgeber hingerannt und dann sofort zum Turm und sofort Objective, Objective, Objective, sondern einfach mal aus diesem Tempel raus und habe mich umgeguckt. Habe mir die Welt angeguckt und dann da beginnt das Spiel halt Spaß zu machen. Weil du sofort Dinge entdeckst, weil du da einen Apfel entdeckst und einen Apfel pflückst und dann entdeckst du eine Route und schaust, was kann ich mit dieser Route machen und plötzlich siehst du da vorne ein Lagerfeuer und rennst hin und merkst, okay, die sind nicht so nett, die Leute, die da am Lagerfeuer sind. Also ich glaube, das ist die Art und Weise, wie man mit dem Spiel umgehen muss. Das heißt, ich war viel zu zielstrebig beim ersten Mal. Ja, das Großartige an dem Spiel ist auch einfach, diese Welt zu erkunden und zu bewundern, was dann passiert. Ja, also irgendwie, also da genau, es gibt so viel zu entdecken einfach auch. Genau, das Erweckungserlebnis, wo ich gesagt habe, okay, ich bin im richtigen Spiel, ich traf dann auf eine Kirche relativ schnell und bin da mal drauf geklettert, was ja auch in den meisten Spielen nicht geht. In Shadow of the Colossus würde sowas auch gehen. Und dann bin ich halt auf den Turm von der Kirche draufgeklettert und auf den Fahnenmast draufgeklettert. Und dann habe ich plötzlich was gefunden. Ja. Und da dachte ich, okay, das funktioniert hier ganz anders. Das, die Sache bei Zelda Breath of the Wild ist halt auch, da gehen halt ganz viele Dinge, die in allen anderen Spielen überhaupt nicht gehen. Von Sachen anzünden bis ein Seil durchschießen oder so. Nee, ein Seil ist doch normalerweise bloß ein Prop. Das ist halt, damit es hübsch aussieht. Wenn da eine Brücke am Seil festgemacht ist, dann kann ich doch nicht beeinflussen. Also ich liebe Horizon Zero Dawn. Ich habe jetzt auch gerade nochmal reingeguckt, weil ich mal sehen wollte, wie das mit der PlayStation Pro ist und so. Und fühle mich auch gleich wieder zu Hause. Aber da ist die Welt nicht interaktiv. Ich bin da komplett eingeschränkt auf, ich kann kämpfen und ich kann Sachen aufsammeln, aber alles, was nicht gehighlightet ist, ist gar nicht interaktiv. Hm. Und das ist halt bei Breath of the Wild anders. Ja, auch später in den Tempeln dann, wenn du dann Physikpuzzle machen musst, da gibt es dann so viele Lösungen, weil du einfach wirklich mit dieser Welt spielen kannst und dann, wenn du irgendwie nicht drauf kommst, wie du jetzt diesen Strom von A nach B leiten kannst, dann machst du einfach eine Kette aus deinen ganzen Schwertern und dann funktioniert das auch. Ja, so Geschichten sind ganz lustig. Das ist, das fand ich am Anfang so ein bisschen bei den Tempeln negativ. Dadurch, dass es so ein relativ weitläufiges, physikbasiertes und viel Möglichkeiten basiertes Puzzle ist, wirkt es auch so ein bisschen billig am Anfang, finde ich. Also ich hatte so, es hat gedauert, bis ich das akzeptiert habe. So, weil, okay, da ist jetzt ein großes Areal und man muss jetzt diese eine Geschichte machen und das wirkt jetzt wie so ein ganz billig designtes Level. Man kommt dann erst später drauf, dass es eben dadurch, dass es so gemacht ist, eben diese verschiedenen Möglichkeiten und hat eher auch offener ist. Ja, und dadurch brauchst du auch den Platz dann ein bisschen und also diesen selben Eindruck, den Marcel am Anfang auch hatte, wie er das Spiel nur kurz geliehen hatte, dass diese dass die Grafik echt wie so ein schlechtes Mobile-Spiel aussieht am Anfang und erst so ein bisschen einem langsam näher kommt und dann gefällt sie einem gut, finde ich. Also ganz schlimm ist es bei mir eben in diesen Rätseldingern gewesen. Die haben auch so, ach ja, die Texturen sind komisch, das ist so eine lange Fläche mit so viel weitläufigen Geschichten und ja, da muss ich jetzt mein Magneto Mobile benutzen, um das da fallen zu lassen. Klar, mit so viel, kann ich mit so viel Abstand auch fallen lassen, das ist alles so ein bisschen fad und nicht, das fand ich so die kleineren Zelda-Geschichten, wo du halt wirklich so ein Screen hast und ein bisschen Rätsel drumherum. Hat irgendwie schöner designt am Anfang. Aber in Summe passt das und ist rund so, weil die werden ja auch immer happiger und da gibt es ja oft auch so dieses, öfter dann auch mal so diese Physikspielereien, die es auch so ein bisschen mehr Gefühl erfordern oder die so ein, wo man denkt, man hat jetzt so einen gewissen Skill mit dem Zeug sich angelegt, dass man halt sowas auf Anhieb dann gleich schafft und sowas. Hm? Ja. Ja, also es waren so einige Sachen, also auch das mit dem Kochen, auch wenn ich das Interface da ganz fürchterlich finde, aber so die Idee, ich kann mir jetzt einfach was zusammenstellen, was wo ich denke, das könnte gut passen, das fand ich zum Beispiel auch sehr nett. Und dann läuft man, also es ist so ein komischer Widerspruch, weil ich finde, die Welt ist immer noch relativ leer, aber hin und wieder, also wenn du dir ein Ziel setzt, okay, oder du kriegst die Aufgabe, du musst jetzt zum Dorf XY latschen, bis man da ankommt, weil man auf dem Weg so viel interessante Sachen entdeckt, die man sich angucken möchte. Das ist schon sehr cool. Und es gibt in der Welt ja so öfter so Sachen, wo du denkst, was ist das denn hier? Warum sind hier jetzt 5 Steine nebeneinander? Oder was soll dieses Loch und so? Ja. Und das sind alles so kleine Rätselchen, was ich sehr, sehr schön fand. Das hat mir ja auch bei God of War ganz gut gefallen, dass das so nebenbei einfach noch mit eingeflochten ist in die Welt. Die muss man nicht machen, aber wenn man aufmerksam ist, dann sieht man die. Da ist es jetzt allerdings mir schon passiert, dass ich so 2-3 Mal das gleiche Rätsel in ganz leicht abgewandelt gesehen habe. Wie ist denn das im weiteren Spiel? Also es gibt gerade was, diese, wie heißen sie gleich wieder? Diese lustigen Samen, Gras-Samen. Da gibt es schon so Kategorien von Puzzlen. Also es gibt zum Beispiel diese Statuen, wo man in die Schale irgendwas legen muss. Da gibt es mehrere von. Und Steinrätsel gibt es mehrere, wo man Kreise machen muss zum Beispiel. Also das ist nicht nur alles. Also da gibt es durchaus Gruppen auch von Puzzlen. Ja, und es gibt vor allem auch insgesamt halt so viel auch, dass es auch meist komplett durchdekliniert ist. Also bei den Schreinen gibt es nahezu alles. Ja. Und damit eben auch so, okay, kenne ich jetzt schon, aber ist halt nochmal eine leichte Variation davon. Ich fand es aber nicht schlimm, weil es halt viel und man sammelt und man ist dann eh in dem Trieb und ab und zu hat man mal wieder sowas, wo man gestompt wird oder wo es halt, also die Schwierigkeit steigt halt nur ganz langsam an. So, ja. Korok heißen sie. Ja, die Koroks. Das ist total fein für mich, weil ich habe echt Spaß am Entdecken. Das habe ich jetzt einfach an ganz vielen Spielen gesehen, ob es jetzt Hyper Light Drifter war oder so ein Minute war eigentlich auch so ein Sweet Spot für mich, wo du einfach dauernd irgendwas Neues mit was Neuem konfrontiert wirst. Das muss gar nicht so super schwer sein, sondern einfach, es macht Spaß, um die Ecke zu laufen. Und das ist wirklich dem Spiel sehr, sehr gut gelungen, dass ich mir wirklich die Landschaft angucken will und sehen will, okay, was ist das? Und das finde ich total spannend bei Breath of the Wild, weil ich finde die Grafik immer noch ziemlich grauselig von der Qualität. Ich finde es auch total matschig, das Bild. Es hat immer so eine Art Schleier. Und ich spiele allerdings nur auf dem Handheld, also überhaupt nicht. Ja, ich auch eigentlich. Im Fernseher. Also es hat alles, es ist alles immer so gräulich, finde ich. Keine Ahnung. Aber trotzdem sehe ich da eine Steinformation und denke, oh, die ist aber interessant. Und das finde ich komisch, weil bei einem Spiel wie Horizon war das gar nicht so. Da habe ich mich hauptsächlich auf das HUD verlassen, auf die Pfeile, die da irgendwie angezeigt wurden, wo ich hin muss. Und ganz wenig mir Sachen in der Umgebung eingeprägt. Also mich ganz wenig präsent in der Umgebung gefunden. Das ging mir auch so. Also bis auf die wie hießen sie denn, die so im Kreis gelaufen sind, die immer auch ein ganz deutliches Landmark waren und so. Im Kreis gelaufen? Ja, die einem die Karte geben dann nachher. Archosaurus-Plattform. So, ja. Ah ja, die. Also ja, die Locations, die fand ich sehr, sehr eingängig, aber so der Weg dazwischen immer und wie, weil das gerade so schöne echte Landschaft war, war es halt irgendwie Landschaft und es ist damit für mich auch untergegangen. Und diese abstraktere Variante von Breath of the Wild hat mich auch ganz oft zu, okay, jetzt fliege ich da mal, also jetzt fliege ich da mit dem Drachen hin oder ich gehe mal über. Ich gehe mal in die Richtung, mal gucken, was denn da los ist. Und wenn dann was los ist, dann schaue ich es mir genauer an. So. Mhm. Ja. Also das ist eine große Kunst, das zu machen und ich finde auch eine große, große Stärke von Spielen. Und ich verstehe auch wirklich nicht, warum, also bei Breath of the Wild musst du ja diese ganzen Schreine eigentlich selber finden. Warum muss man das in der Karte eintragen? Das nimmt echt Spaß weg in den meisten Open-World-Spielen. Das verstehe ich einfach nicht. Warum macht man sich nicht die Mühe, die Welt zu gestalten, dass es ein lustvolles Element im Spiel wird? Ja. Gut. Jo. Das freut mich auf jeden Fall, weil es gibt wirklich viel zu entdecken in Zelda und ich habe 100 Stunden, also, Stunden voll gelobt. Jetzt als Tipp nochmal, im Grunde war es, die Switch zu kaufen und nicht mit dem Gerät vertraut zu machen, weil doch der Unterschied zur PlayStation zu groß war, um mich da heimisch zu fühlen. Und wenn man sich dann eh schon ein bisschen unsicher fühlt mit der Steuerung, dann kann das schon der Blocker sein, der einem das Spiel verleitet. Mhm. Ja. Jetzt habe ich gerade eben schon großzügig angekündigt, dass das letzte Thema für heute war mit Zelda. Aber dann wurde während dieses Themas tatsächlich noch in die Agenda ein neues Thema eingetragen. Und das kommt jetzt, nämlich Shadow Complex. Genau, das wird nur kurz nachgereicht. Und zwar Shadow Complex war dieser Xbox 360-Titel, der so ein bisschen an Metroid angelehnt war, gefühlt so vom Spielen her, fand ich. Und der, glaube ich, jetzt für Marcel ganz gut passen. Deshalb bin ich gespannt. Gibt es auch für die PlayStation. Weil der ist so ein bisschen so diese so ein Zwischending, so ein bisschen hat was von Flashback, hat was von, obwohl ich Flashback angeblich ja anscheinend nie gespielt habe, trotzdem kann ich das wohl behaupten, von Metroid und Flashback so als Mischung und halt ja, auch wie schon. Metroid The Other M, so. Das ist auch so, Metroid Other M ist auch, ist dann auch mehr in die Richtung gegangen von der Art und Weise. Kann man machen, muss man nicht unbedingt, macht aber Spaß. Also Shadow Complex war für mich so schick, habe ich gerne durchgespielt, aber ist jetzt auch nicht jetzt, wird mir nicht mein Leben lang in Erinnerung bleiben. So. Aber es ist, denke ich mal, ich bin gespannt, ob sich das noch hält. Es hat Spaß gemacht damals. Ja. Cool. Mit diesem Thema sind wir dann tatsächlich am Ende der Agenda angekommen und das bleibt mir nur noch übrig, mich zu verabschieden und euch eine schöne Restwoche zu wünschen. In diesem Sinne, Servus und Baba. Servus. Medicare for all. More. Criminal justice reform. More. Green New Deal. More. Abolishing ICE. Probably. Reparations. More. Jobs guarantee. More. Break up the banks. More. College tuition free. Probably. More. More. We can do it all. More. More. We can do it all. More. More. We can do it all. Probably. Probably. No. Definitely. Definitely.